Malibu, kann ich jetzt feiern. Doch bei eurem Luxusscheiß, in meiner kost ich gleich. Zum Glück bin ich nicht reich, kann ich doch sein. Deine Frau braucht zentnerweise Make-up, bis sie sagt, wir können gehen. Meine Frau ist selbst früh um sieben von Natur aus schon wunderschön. Dein Kind spielt mit goldenem Band und einer teuren Armbanduhr. Meins baut aus Holz und Stein Traumbaumschlösser in Mutter Natur. In meinem Liegestuhl am Swimmingpool, am Strand von Malibu, kann ich jetzt sein. Doch bei eurem Luxusscheiß, in meiner kotz ich gleich. Zum Glück bin ich nicht reich, kann ich's auch sein. Sogenannten Freunde sind auf Facebook gut verlinkt. Mein einziger Freund ist immer für mich da, offen und ungeschminkt. Dein Haus, dein Schloss, dein Boot, der allergrößte Kahn. Ich freu mich auf den Sommer, da werd ich wieder Klapprad fahren. Am Swimmingpool, am Strand von Malibu, kann ich jetzt sein. Doch bei eurem Luxusscheiß, in meiner kotz ich gleich. Zum Glück bin ich nicht reich, kann ich doch sein. Traumbaumschlösser bauen ist mein größter Traum. Traumbaumschlösser bauen mit dir. Traumbaumschlösser bauen ist mein größter Traum. Traumbaumschlösser bauen ganz unbestimmt. Traumbaumschlösser bauen ist mein größter Traum. Traumbaumschlösser bauen mit dir. Traumbaumschlösser bauen ist mein größter Traum. Traumbaumschlösser bauen mit dir.